Erster Israel war wie ein Weinstock. Er hatte viel Obst. Die Menschen bauten viele Altäre. Sie machten schöne Steine für falsche Götter. Zweiter, ihr Herz ist nicht ehrlich. Jetzt bekommen sie eine Strafe. Gott macht ihre Altäre kaputt. Er zerstört ihre Steine. Dritter, sie sagen, wir haben keinen König mehr. Wir hatten keine Angst vor Gott. Ein König kann uns nicht helfen. Vierter, sie sagen Lügen. Sie machen Verträge mit falschen Worten. Das Recht ist wie Gift auf dem Feld. Fünfter, die Leute in Samaria haben Angst. Sie sorgen sich um ihr Kalb aus Gold. Die Priester weinen um das Kalb. Sechster Mann bringt das Kalb nach Assyrien. Es ist ein Geschenk für den König. Ephraim schämt sich für seinen Plan. Siebter, Samaria wird zerstört. Der König ist wie ein Stück Holz auf dem Wasser. Er schwimmt einfach weg. Achter, die Orte für falsche Götter sind kaputt. Dornen wachsen auf den Altären. Die Menschen rufen zu den Bergen, deckt uns zu. Neunter, Israel macht schon lange Fehler. Das begann in Gibea. Dort gibt es Krieg gegen böse Menschen. Zehnter, ich werde sie bestrafen. Viele Völker kommen gegen sie. Israel hat zwei große Fehler gemacht. Elfter, Ephraim ist wie eine junge Kuh. Sie arbeitet gern. Jetzt muss sie schwer arbeiten. Juda und Jakob müssen pflügen. Zwölfter, tut gute Dinge. Dann bekommt ihr Liebe. Sucht Gott jetzt. Er kommt und bringt Hilfe wie Regen. Dreizehnter, ihr habt Böses getan. Darum habt ihr jetzt Pech. Ihr habt Lügen geglaubt. Ihr habt euren Soldaten vertraut. Vierzehnter, es gibt lauten Krieg. Alle festen Häuser gehen kaputt. Mütter und Kinder sterben im Krieg. Das ist sehr traurig. Fünfzehnter, das passiert auch euch. Ihr seid sehr böse. Der König von Israel stirbt am Morgen.